Ja, was müssen das für Eindrücke gewesen sein, als der Jazzpianist Keith Jarrett in der Kölner Oper auf die Bühne trat und sein berühmtes Köln-Konzert gab. Das war vor 40 Jahren am 24. Januar 1975. Zu den Tatsachen zählt, dass dieses Konzert Geschichte geschrieben hat und heute die meistverkaufte Jazz-Solo-Platte mit ja fast 4 Millionen Exemplaren ist. Einer der ganz großen Jazz-Momente und einer, der damals live dabei war und nicht nur die LP vielleicht im Schrank hat, wie so viele, ist der Journalist und Moderator Karl Lippegaus, der ist uns jetzt aus Köln zugeschaltet. Hallo. Guten Morgen. Keith Jarrett hat ja ganz viele improvisierte Konzerte in seinem Leben gespielt. Das ist, könnte man schon sagen, sein Ding gewesen oder ist es vielleicht auch immer noch. Was ist denn das Besondere an diesem Köln-Konzert, dass es so quasi so heilig macht? Ja, es hat diese Aura, nicht? Also wenn man es hört, es verbreitet eine ganz besondere Atmosphäre, die uns vielleicht damals gar nicht so bewusst war. Wir kannten ihn ja kaum. Er kam auf die Bühne und der Beifall war ziemlich verhalten. Und auch nach den Stücken ist der Applaus nicht so groß wie bei seinen vielen großen späteren Solokonzerten. Das Besondere war, wie bei allen seinen Improvisationen, dass Keith Jarrett praktisch völlig leer auf die Bühne kam und nicht wusste, was er machen sollte. Das ist auch. Das wussten Sie vorher auch als Publikum, das war Ihnen bewusst, ja? Wir wussten das, weil es gab vorher schon die Bremen-Lausanne-Konzerte in einer Box mit 3 LPs, wunderbarer Musik, die ich jetzt auch nochmal gehört habe. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum die nicht auch so erfolgreich geworden sind. Besonders das Lausanne-Konzert von 1973 hat wunderbare Ideen in Hülle und Fülle. Aber das Köln-Konzert war wieder was sehr Spezielles. Es ist viel über das Klavier gesprochen und geschrieben worden. Es war ein kleiner Bösendorfer. Das sind eigentlich unterschätzte Klaviere. Heute spielt der Weltstar Jarrett immer auf Steinways. Er kann sich vor einem Konzert 2 oder 3 Flügel aussuchen, von denen er dann das Beste nimmt. Der Bösendorfer hat einen ganz eigenen Klang. Diese Aufnahmen sind ja auch noch 2 oder 3 Tage lang von Manfred Eicher nachbearbeitet worden und vom Toningenieur Martin Wieland. Und ich glaube, Eicher hat ein großes Gefühl dafür gehabt, wie man die Aura, von der wir anfangs gesprochen haben, noch unterstreichen kann. Ein legendäres Konzert und über die Mythen und Legenden, die sich darum auch ranken, über dieses Köln-Konzert sprechen wir gleich noch mit Karl Lippegaus. Jetzt hören wir erstmal rein in dieses Konzert und zwar habe ich ein Stückchen aus dem ersten Teil ausgesucht. Jarrett beim Köln-Konzert vor 40 Jahren. Ich spreche mit Karl Lippegaus, der damals mit dabei war in der Kölner Oper. Ja, man sagt, er hatte damals gleich, wir haben ja diesen Anfangsphrase vorhin gehört, er hätte sogar das Pausenzeichen mitverarbeitet von der Kölner Oper, also wenn man in den Saal reingeht. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich stimmt. Haben Sie das mal nachrecherchiert, ob das so ist? Nein, das war mir jetzt neu. Das ist eine lustige Anekdote. Es gibt sehr viele Geschichten um dieses Konzert. Ich finde es eigentlich interessanter, wenn man sich auf die Musik konzentriert und wenn man mal hört, was in diesem Umfeld, in diesem zeitlichen Rahmen sonst noch passiert ist. Man stellt dann fest, dass Keith Jarrett eigentlich eine Musik gemacht hat, die sehr wenig mit dem zu tun hat, was man eigentlich unter Jazz-Piano-Musik versteht. Die Platte ist ja nicht nur die meistverkaufte Jazz-Platte überhaupt, sondern auch die meistverkaufte Solo-Piano-Platte jeden Genres. Und sie wurde von Leuten gekauft, die keine Jazz-Fans sind, die eher die Straße wechseln würden, bevor sie eine Jazz-Platte kauften, wie der Guardian geschrieben hat. Das war ja auch ein Kritikpunkt, dass man gesagt hat, eigentlich ist es eine Popplatte, oder? Ja, sie wurde natürlich zu sehr vielen verschiedenen Zwecken verwendet. Ich habe mal im Internet recherchiert, wo das Köln-Konzert überall auftaucht. Sie werden es kaum glauben, ich bin sogar auf die Lebenserinnerungen einer Domina gestoßen, die aus ihrem bewegenden Leben im Souterrain erzählt und gesagt hat, Kerzen klar, doppelter Whisky, Peitsche und dann das Köln-Konzert, das hat immer am allerbesten funktioniert. Wahrscheinlich könnte Keith Jarrett damit selber nicht so viel anfangen. Er war ja ein sehr sensibler Mensch, auch musste mit verschiedenen Wirrnissen bei diesem Köln-Konzert umgehen. Unter anderem, habe ich gelesen, war das Klavier nicht ordentlich gestimmt oder er konnte sich eben keins richtig aussuchen und eigentlich ist es nur der Agentin bzw. Managerin damals zu verdanken gewesen, dass es überhaupt stattfinden konnte, weil es also ganz schlimme Zustände waren. Ja, ich finde es schon, dass das Klavier sehr gut gestimmt ist. Der Stimmer hat eigentlich nachmittags alles getan, um den Flügel in seine beste Form zu bringen. Ich glaube, es war ein Klavier, das vorher wenig gespielt worden war und man hatte eigentlich ein Bösendorfer Imperial, also ein viel größeres Klavier bestellt, das dann nicht gekommen ist. Und Keith hatte 24 Stunden nicht geschlafen, war aus Lausanne mit Manfred Eicher in einem kleinen R4 angereist und völlig übermüdet. Aber wie jeder von uns weiß, bringt das manchmal ganz interessante Bewusstseins- oder Unbewusstseinszustände hervor. Man kommt auf andere Ideen. Und das Tolle ist musikalisch, dass er keine melodische Idee im Köln-Konzert zu Tode reitet, um es mal so zu sagen, sondern es gibt immer wieder Brüche, es gibt immer wieder Modulationen, Veränderungen, schon nach wenigen Minuten, während in anderen Konzerten das nicht so gut funktioniert hat. Und das macht wahrscheinlich auch die Tatsache aus, dass es vielleicht doch eine seiner besten Platten überhaupt geworden ist. Dieses Beziehung zu Manfred Eicher ist natürlich eine sehr intensive gewesen. Die beiden haben auch nachträglich dann immer noch viele Platten miteinander produziert. Aber wie dieses Verhältnis war, dass ein Keith Jarrett eben auch ein sehr empfindlicher Mensch war, das zeigt ein O-Ton von Manfred Eicher, den er Ihnen mal am Telefon gegeben hat. Und den hören wir jetzt mal. Wir haben meistens Zimmer nebeneinander gehabt und hin und wieder bin ich ins Bad gegangen und habe die Aufnahmen vom Abend vorher abgehört auf einem Kassettenrekorder, während ich mich rasiert habe oder was weiß ich. Und es war bei dem zweiten Konzert in Bremen, das war 2 Jahre später, glaube ich, da hatte er wirkliche Probleme und es war fraglich, ob er überhaupt den Abend gestalten konnte. Aber dann habe ich die Musik gespielt und dann kam ein Schrei aus dem anderen Bad, shut up, und zwar eine zusätzliche Belastung, weil er sich total frei von Musik machen wollte. Und dann ging er trotzdem auf die Bühne, trotz der Rückenschmerzen, hat ein sehr gutes Konzert gespielt. Das Konzert ist nicht herausgekommen, kommt vielleicht eines Tages, auch eine wunderbare Musik entstanden dabei. Also da kann man noch hoffen. Trotzdem, das Köln-Konzert ist eine der meistverkauften Jazzplatten oder in Anführungsstreichen Jazzplatten. Es gibt die meistverkaufte sogar. Ja, es gibt Transkriptionen, die möchte man vielleicht nicht unbedingt hören, denn es ist ja ein improvisiertes Konzert gewesen von Keith Jarrett. Und das ist vielleicht auch das Neue gewesen, was es vorher so noch nicht gab, dass man ein ganzes Konzert gemacht hat. Ich habe mir mal überlegt, so ist sowas eigentlich heute noch möglich, so ein legendäres Konzert basierend auf Improvisation zu spielen? Würde das noch so einschlagen? Was meinen Sie? Er macht es die ganze Zeit. Also er gibt immer noch in, wenn auch großen Abständen, Solokonzerte, auf die er sich lange vorbereitet. Und interessanterweise sagt er, ich habe mein ganzes Experimentieren vor den Auftritten schon hinter mir. Ich experimentiere nicht, wenn ich spiele. Und ich finde wirklich, das Phänomenale bei diesen Soloaufnahmen ist bis heute, dass man den Eindruck hat, das ist eigentlich komponierte Musik. Und es ist nichts anderes als Komponieren in Echtzeit. Er hat ein phänomenales Gefühl für die großen Bögen, für die übergeordnete Form eines Stückes. Ob man das nun improvisiert oder komponiert nennt, spielt dabei fast keine Rolle mehr. Er hat 2006 sein Carnegie Hall Konzert herausgebracht und sagte darüber später: Meine Brille fiel runter, meine Hose klemmte, ich schwitzte, ich krümmte mich, ich stand auf, setzte mich wieder hin, stand wieder auf und dachte nur, nichts kann mich jetzt mehr aufhalten. Das war auch die Situation in Köln. Und da kam eben etwas wirklich Außergewöhnliches zustande. Jarrett macht in diesen Solokonzerten, wie ich finde, keinen Jazz, wie man ihn kennt, sondern es ist Keith Jarrett-Musik. Vielen Dank, Karl Lippegaus. Morgen jährt sich der große Tag zum 40. Mal, als Keith Jarrett den Saal der Kölner Oper in stille Euphorie versetzte mit seinem Konzert, das als The Köln Concert in die Jazzgeschichte einging. Und wir hören noch kurz ein Stückchen, gerade das von Ihnen beschriebene. Ja, das ist so ein bisschen impressionistisch, finde ich, diesen Teil, ist aus dem zweiten Teil.